Einigkeit, Recht und Freiheit in diesem Land. So verschieden wir sind, man, wir finden zusammen. Jedes Bundesland steht auf, all die Jungen und die Frauen. Jeder fühlt es in sich drinnen und hört stundenlang den Zaun. Wir haben Kämpferherz, yeah, yeah, Kämpferherz. Wer den Euro nicht ehrt, ist den Cent nicht wert. Deutschland, wir lieben dich, weil du deine Bürger liebst. Nicht umsonst bin ich der German Dream. Straßen und Gassen, alle Farben und Rassen. Denn im Gegensatz zur USA haben wir Klasse. Eins sag ich dir unbedingt, ich war mal dein Wunderkind. Vielmal und dann stand ich auf, mich kann nichts mehr runterbringen. Monumentaler Shit, ein frontaler Hit in diesem Land, wo jeder seine Chance kriegt. Mein Freund, wer will mir noch erzählen, dass wir in der Krise stecken? Der kann mich ganz offiziell mal an diesem lecken. Deutschland, Deutschland, deine Straßen gehören denen, die gar nichts haben. Und vielleicht ohne es zu wissen, gehörst du schon uns ein bisschen. Deutschland, Deutschland, deine Straßen gehören denen, die gar nichts haben. Und vielleicht ohne es zu wissen, gehörst du schon uns ein bisschen. Du kannst unsere Kraft nicht auf eine Krise reduzieren, Mann, die Liebe ist in dir, die Liebe ist in mir. Nur in diesem Stückchen Erde kannst du's hochschaffen. Kannst du runterfallen und es wieder hochschaffen. Du musst loslassen, trauer nicht der alten Zeit hinterher, denn genau das ist das falsche Gleis. Jetzt kommt der Aufschwung, wir kommen da raus und wir haben's drauf, Jungs, genau das ist der Hauptpunkt. Deutschland, wir sind deine Kids, Arme bis zur reichen Schicht. Eigentlich denke ich an dich, wenn ich den Bleistift schwitze. Deine Straßen gehören denen, die nichts in der Tasche haben. Rassenfarben und Kulturen, die sich bei dir kaufen. Umarmen. Deutschland, Deutschland, ich war sogar dein König. Zwar nur für ein Video, doch du hast es mir ermöglicht. Du bist meine zweite Heimat und da komm ich her. Echo Fresh, Ghetto Chef, um dich mit dem Song zu ehren. Deutschland, Deutschland, deine Straßen gehören denen, die gar nichts haben. Und vielleicht ohne es zu wissen, gehörst du schon uns ein bisschen. Deutschland, Deutschland, deine Straßen gehören denen, die gar nichts haben. Und vielleicht ohne es zu wissen, gehörst du schon uns ein bisschen. Zu viele Menschen sind hier taub oder blind. Sag, wissen sie denn überhaupt, wer wir sind? Wir sind eure Kinder und machen's euch vor. Denn ich hab mein Herz an Deutschland verloren. Oh yeah. Deutschland, Deutschland, deine Deutschland, Deutschland, deine Straßen gehören denen, die gar nicht. Sie gehören genau denen, vielleicht ohne es, ohne es wirklich zu wissen. Du schon und weißt du denn, wem du gehörst? Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, deine Straßen gehören denen, die gar nicht. Sie gehören genau denen, vielleicht ohne es, ohne es wirklich zu wissen. Du schon und weißt du denn, wem du gehörst, Baby, Baby.